Benz. Mein Benz. Verteile ich gratis T-Shirts an die Fans. Mein Benz. Siehst du meine Königskette? Die sie glänzt. In mein Benz. In mein Benz. Dreh ich ein paar Runden mit der Gang. In mein Benz. Geb ich Autogramme an die Fans. In mein Benz. Siehst du meine Rolli? Die sie glänzt. In mein Benz. In meinem Benz zieh ich die Stapel und trink Capri-Sonne. Hab zwei Tische reserviert, auch wenn ich nicht zur Party komme. Und meine Stampe schreibt, wieso hast du keine Zeit? Kauf dir ein paar Haifi-Steaks, einfach, dass sie leise bleibt. Es tut mir leid, mein Leben dreht sich nur um Cannabis. Und viel Stress hab ich so ein paar Banana-Clips wie ein Salafist. Und während du so wie ein Penner lebst, siehst du mich in meinem G auf dreiteilige MAEs. Ja, Selami, die Straße hat mich lieb, fahr über Rot nur aus Prinzip, bis zum Tod bleib ich Bandit. Der Quote ist 187, Bruder Sohnes macht den Beat. Kauf den Dogo Argentino, aber bonsert Krokodil. In mein Benz. Roll ich wie ein Ghetto-Präsident. In mein Benz. Verteil ich gratis T-Shirts an die Fans. In mein Benz. Siehst du meine Königskette? Die sie glänzt. In mein Benz. In mein Benz. Dreh ich ein paar Runden mit der Gang. In mein Benz. Geb ich Autogramme an die Fans. In mein Benz. Siehst du meine Rolli? In mein Benz. Gestern noch in Zelle drin, heut mit Groupie Sheraton. Du siehst mich im Benz sitzen, so wie Lewis Hamilton. LV und Sandy Hemd, während ich die Batzen zähle. Du trägst wieder Secondhand, wie Menschen mit ner A-Prothese. Gangster und kein Profiler, da ich shaken in meinem Oldtimer. Und der Benzer wird zum Lowrider, Boss in Existenz, auch wenn die Sonne nicht mehr brennt. Ich red zwar nicht vom Reis, doch der Onkel steht vorm Benz. Spritztour, Heiz im AMG E-Coupé. Ich cruise, heißt ich fahr mit Penelope. Mit deiner Stampe Richtung Hollywood Hills. Denn sie tanzt ja aus der Reihe wie beim Bollywood-Film. In mein Benz. Roll ich wie ein Ghetto-Präsident. In mein Benz. Verteil ich gratis T-Shirts an die Fans. In mein Benz. Siehst du meine Königskette? Die sie glänzt. In mein Benz. In mein Benz.